Das Märchen vom König Murdas. Nach dem guten König Helixander bestieg sein Sohn Murdas den Thron. Alle härmten sich darob, denn jener war ehrsüchtig und schreckhaft. Er hatte beschlossen, sich den Beinamen »der Große« zu verdienen und fürchtete sich dabei vor Zugluft, Geistern, Wachs, da man auf gewachstem Parkett ein Bein brechen kann, Verwandten, denn die stören beim Regieren, am meisten aber vor Weissagungen. Als er gekrönt war, befahl er sogleich im ganzen Reiche, die Türen zu schließen und die Fenster nicht zu öffnen, alle Orakelkästen zu vernichten, und dem Erfinder einer Maschine, die Geister entfernte, gab er einen Orden und eine Rente. Wirklich war die Maschine gut, denn einen Geist bekam er nie zu Gesicht. Auch ging er nicht in den Garten aus, damit ihm nichts in die Glieder fahren konnte, und er ging sich nur im Schlosse, welches sehr groß war. Einmal beim Wandern durch Gänge und Zimmerfluchten geriet er in einen alten Palastteil, in den er noch nie hineingeguckt hatte. Als erstes entdeckte er die Halle, wo seines Ururgroßvaters Leibgarde stand, ganz und gar zum Aufziehen, noch aus den Zeiten, da man die Elektrizität nicht gekannt hatte. In der zweiten Halle erblickte er Dampfritter, auch sie verrostet, aber für ihn war das nichts Interessantes und er wollte schon umkehren, da gewahrte er ein kleines Pförtchen mit der Aufschrift »Nicht eintreten«. Eine dicke Staubschicht bedeckte es, und er hätte es nicht einmal angerührt, wäre da nicht diese Aufschrift gewesen. Sie brachte ihn sehr auf. Wie das, ihm, dem König, erfrechen sie sich, etwas zu verbieten? Nicht ohne Mühe öffnete er die knarrende Tür, und über ein Wendeltreppchen gelangte er in einen verlassenen Wachturm. Dort stand ein sehr alter Kupferkasten mit Rubinäuglein, einem Schlüsselchen und einer Klappe. Der König begriff, dass dies ein Orakelkasten war, und erzürnte neuerlich, dass wider seinen Befehl der Kasten im Palast belassen worden war, bis dem König mit eins in den Sinn kam, einmal lasse sich doch wohl ausprobieren, wie das ist, wenn der Kasten orakelt. Also näherte er sich ihm auf den Zehenspitzen, drehte das Schlüsselchen um, und als nichts geschah, klopfte er auf die Klappe. Der Kasten seufzte schnarrend auf, der Mechanismus knirschte und richtete ein Rubinäuglein auf den König, wie schielend. Dies mahnte ihn an den scheelen Blick seines Vaterbruders, des Oheims Zenander, der einst sein Lehrmeister gewesen war. Der König dachte, gewiss habe eben der Oheim diesen Kasten aufstellen lassen, ihm zum Ärgernis, denn warum sollte das Ding sonst schielen? Dem König wurde seltsam zumute. Der Kasten aber spielte stotternd ganz langsam eine düstere Klimpermelodie, so als klopfte jemand mit der Schaufel ein eisernes Grabmal ab, und aus dem Klappenschlitz fiel ein schwarzes Kärtchen mit knöcherig gelben Schriftzeichen. Der König erschrak tüchtig, doch konnte er die Neugier nicht mehr bezähmen. Er riss das Kärtchen an sich und lief in seine Gemächer. Als er allein blieb, zog er es aus der Tasche. »Ich schaue, aber sicherheitshalber nur mit einem Auge«, entschied er und tat dies. Auf dem Kärtchen stand geschrieben: »Das Stündchen schlug im Stillen, vertilgen sich Familien. Der Bruder macht Geknister, Geschwister erschießt er. Im Kochtopf schlägt's Blasen, bald gar sind die Basen. Grippe rafft die Sippe, Henker schwingt die Hippe. Um die Ecken Vettern, Nichten, Muhmen, Schwiegern werden schon zu Kriegern, das gibt großes Zetern. Kommt der Oheim samt der Ahne, zahl's ihm so heim, wie ich mahne. Links musst du treffen, rechts zerschmettern, links die Neffen, rechts die Vettern. Sipp und Magen an den Kragen, Kind und Kegel unter Schlegel. Fiel der Schwager plumpster, lag er, fiel der Eidam, lagen zwei dann, fiel der Stiefsohn, schläft er tief schon. Hängt den Onkel, hängt die Tante, hängt den Enkel wie geplant, denn Verwandtschaft bleibt nicht standhaft, bis man sie sich von der Hand schafft. Das Stündchen schlug im Stillen, Reptilien sind Familien. Wen sie nur erblicken, wollen sie ersticken. Drum begrab sie wirklich, überall verbirg dich. Beiseite schlag zur Zeit dich, sonst wirst du im Traum beseitigt.« So sehr schreckte sich König Murdas, dass ihm schier schwarz vor den Augen wurde. Er war untröstlich über den Leichtsinn, der ihn den Orakelkasten hatte aufziehen lassen. Zur Reue war es jedoch zu spät. Der König sah, dass er handeln musste, damit es nicht zum Ärgsten kam. Am Sinn der Prophezeiung zweifelte er kein bisschen. wie er schon längst argwöhnte, bedrohten ihn die nächsten Verwandten. Um die Wahrheit zu sagen, es ist nicht bekannt, ob sich alles genauso abgespielt hat, wie wir es erzählen. Jedenfalls kam es danach zu traurigen und sogar grässlichen Vorfällen. Der König ließ die ganze Familie köpfen. Einzig und allein der Oheim Zenander floh im letzten Augenblick als Pianola verkleidet. Das half ihm nichts. Im Nu wurde er gefasst und ließ unterm Beil seinen Kopf. Diesmal konnte Murdas mit reinem Gewissen das Urteil unterschreiben. War doch der Oheim geschnappt worden, als er eben daran ging, sich gegen den Monarchen zu verschwören. So jäh verwaist, legte der König Trauer an. Ihm war schon leichter ums Herz, wenn auch weh, denn im Grunde war er weder böse noch grausam. Nicht lange währte die heitere Königstrauer, es fiel Murdas nämlich ein, dass er vielleicht irgendwelche Verwandte hatte, von denen er nichts wusste. Jeder der Untertanen konnte um viele Ecken herum irgendein Vetter von ihm sein. Eine Zeit lang köpfte er also den einen oder anderen, aber das beruhigte ihn überhaupt nicht, weil man doch ohne Untertanen nicht König sein kann. Und wie sollte man da alle ausrotten? So argwöhnisch wurde er, dass er sich am Thron festnieten ließ, um durch niemanden davon hinabgestürzt zu werden, mit gepanzerter Nachtmütze schlief und immerfort nur nachdachte, was zu beginnen sei. Schließlich tat er etwas Ungewöhnliches. Etwas so Ungewöhnliches, dass er wohl nicht selbst darauf verfallen war. Angeblich hat ihm das ein Wanderhändler eingeflüstert, als Weiser verkleidet. Oder auch ein Weiser verkleidet als Wanderhändler. Verschieden wurde darüber geredet. Das Gerede geht, die Schlossdienerschaft habe eine verlarvte Gestalt gesehen, die der König nachts in seine Gemächer einzulassen pflegte. Wie dem auch sei, eines Tages lud Murdas alle Hofbauleute, Mechaniker-Großmeister, Erzblechsessen und Leibhämmerer vor und tat ihnen kund, dass sie seine Person zu vergrößern hatten. So zwar, dass diese alle Horizonte überschreite. Diese Befehle wurden mit erstaunlicher Geschwindigkeit ausgeführt. Denn zum Direktor des Planungsbüros ernannte der König einen verdienten Henker. Kolonnen von Elektrikanten und Bauleuten fingen an, Drähte und Spulen ins Schloss zu tragen, und als der ausgebaute König mit seiner Person das ganze Schloss füllte, so dass er zugleich an der Hauptfront, in den Kellern und im Anbau war, da kamen die nächstgelegenen Anwesen an die Reihe. Nach 2 Jahren erstreckte sich Murdas über die Innenstadt. Nicht genügend stattliche und daher der Besiedlung durch monarchisches Denken unwürdige Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Und an ihrer Stelle wurden Elektronenpaläste errichtet, die Murdas-Verstärker hießen. Der König wucherte langsam, doch unablässig, vielstöckig, genau zusammengeschaltet, durch personalistische Unterstationen gesteigert, bis er zur ganzen Hauptstadt geworden war und an ihren Grenzen nicht Halt machte. Seine Laune besserte sich. Verwandte gab es nicht. Öl und Durchzug fürchtete er nicht mehr, denn er brauchte keinen Schritt zu gehen, da er überall zugleich war. »Der Staat bin ich«, sagte er nicht ohne Berechtigung, denn außer ihm, der mit gereihten Elektrobauten die Plätze und Alleen bevölkerte, wohnte ja niemand mehr in der Hauptstadt. Außer natürlich den königlichen Abstaubern und Leibstaubwedlern. Sie wachten über das königliche Denken, das von Bauwerk zu Bauwerk strömte. So kreiste durch die Stadt meilenweise die Zufriedenheit des Königs Murdas, dass es ihm gelungen war, zeitliche und wörtliche Größe zu erlangen und obendrein sich überall zu verbergen, wie das Orakel empfahl, denn er war ja allgegenwärtig im ganzen Reiche. Besonders malerisch bot sich dies um die Dämmerung dar, wenn der Königsriese vom Widerschein umstrahlt, lichtvoll, gedankenvoll blinkerte und dann langsam erlosch, in verdienten Schlaf sinkend. Aber diese Selbstvergessenheitsfinsternis der ersten Nachtstunden wich dann schweifendem, bald hier, bald dort auflodernden Geflacker unstet flitzender Lichtfackeln. Die monarchischen Träume begannen hervorzuschwärmen. Als reißende Lawinen von Gesichten durchströmten sie die Bauwerke, bis deren Fenster aus dem Dunkel aufflammten und ganze Straßen abwechselnd rotes und violettes Licht einander entgegenfunkelten, indes die Leibabstauber, leere Bürgersteige abschreitend, den Qualm von den heißgelaufenen Kabeln seiner Majestät riechend und heimlich in die blitzdurchzuckten Fenster spähend, leise einander sagten, »Oho, sicher quält den Murdas irgendein Albtraum, wenn das nur nicht wir ausbaden müssen.«